100 Schlägen pro Minute klopft die Brust. Bis an die Oberkante vollgestopft mit Frust. Schluck alles runter, bis ich kotzen muss. Bruder, von der Scheiße geht der Kopf kaputt. Mit eurer guten Laune weiß ich nichts mehr anzufangen. Geht mal weg, ich bin nicht euer Hampelmann. Ich baue mir ein und nehm den nächsten Zug nach Amsterdam. Johnny, sag mir, warum tu ich mir das an, verdammt. Alles wird besser, wenn ich's runterkipp. Bis ganz nach unten, wo der Kummer sitzt. Wenn alles taub ist, spürt man seine Wunden nicht. Ich bin drauf, Lichter aus, Tunnelblick. Eine ganze Flasche Hennessy. Ballern mir den Kopf weg wie Kennedy. Gib mir den Wodka mit Energy. Baby, ich brauche dieses Melatonin. Und dann spür ich nichts mehr, bis sich die Wolken verziehen. Denn wenn ich nichts mehr fühle, fühle ich mich okay. Hin und wieder geht mir alles auf den Sack. Weil mal wieder irgendjemand Auge macht. Dann kauf ich mir bei Lidl diesen Zaubersack. Ich trink die ganze Flasche und dann hau ich ab. Der Doktor, dieses Zeug ist meine Medizin. Ich brauch kein Paracetamol, kein Ephedrin. Was der Teufel von mir haben will, das geb ich ihm. Bis alle anderen unterm Tresen liegen. Denn alles wird sich bessern, wenn ich's runterkipp. Bis ganz nach unten, wo der Kummer sitzt. Wenn alles taub ist, spürt man seinen Hunger nicht. Ich bin drauf, Lichter aus, Tunnelblick. Eine ganze Flasche Hennessy. Ballern mir den Kopf weg wie Kennedy. Gib mir den Wodka mit Energy. Baby, ich brauche dieses Melatonin. Und dann spür ich nichts mehr, bis sich die Wolken verziehen. Denn wenn ich nichts mehr fühle, fühle ich mich okay. Manchmal hab ich alles und jeden Satt. Jeden Tag der gleiche Scheiß wie jeden Tag. Kein Morgen, an dem ich mal keine Schädel hab. Doch ein Mann darf nicht jammern, wenn er Babychen hat. Drum mach ich am Wochenende die Flasche auf. Lass es raus, bevor ich Amok lauf. Aus der Uniform und der Maske rauf. Schieß mich in andere Galaxien wie ein Astronaut. Alles wird besser, wenn ich's runterkipp. Bis ganz nach unten, da wo der Kummer sitzt. Wenn man blau ist, spürt man den Kummer nicht. Ich bin drauf, Lichter aus, aller Tunnelblick.